Ich komm im Bentley gefahren, habe die MP geladen. Und du willst lieber in Sicherheit im Gefängniszellen schlafen, denn du wirst in Bedrängnis geraten, wie Sprengkörperkabel in Gangsterfilmdramen. Flieg per Jet in die Staaten, zwecks Business-Termine, immer seltener Zeit, Bitch-MCs zu diskriminieren. Seitdem wollen deutsche Rapper sich in Sicherheit wiegen, wie ich in Villengebieten, knapp 10 Kilogramm Speed, Bitch. Doch der Mac nimmt ihnen dann im Handumdrehen ihr Leben, wie Gaius Julius Caesar in einer Gladiator-Arena. Yo, der Koks-Ticker-Boss, ich bezahle einen Typen, der den lieben langen Tag neben mir steht und sagt, so ist das, Boss. Zieh die vollautomatische Gun und mach Massaker bei dir, der Don ist die Vormacht im Biss. Komm mir dumm, und was grad noch ne Rohrzange ist, wird binnen Sekunden zur Mordwaffe, Bitch. Der Übermensch ist hier, Gefühle reduziert, deepthroatet deine Mutter, bis sie hyperventiliert. Keiner kann mich stoppen, ich die Baller meiner Ziel auf deine Bande, geh die Lungen dieser Typen perforieren und du weißt. Ich laufe wie der Bitch, ist am Block, wie der Boss mit seinen Pitbulls, ich bin der Boss. Ein alles vernichtender Boss, du bist immer noch mitnichten der Boss. Pitbulls und AKs, straight black, Zuhälter, Blutgeld. Payback, Laidback, Halbgott-Aura, Empathieverlust, Rise to Power. Jetzt auf und wieder Bitches am Block, wie der Boss mit seinen Pitbulls, ich bin der Boss. Ein alles vernichtender Boss, und du bist immer noch mitnichtender Boss. Pitbulls und AKs, straight black, Zuhälter, Blutgelder, Payback, Laidback, Halbgott-Aura, Empathieverlust, Rise to Power. Suburbane Ghetto-Belletristik, harte Schale, chauvinistischer Kern. Sinkt mein Schiff mal im Meer, dann heißt es Koks und Kinder zuerst. Du wimmerst vor Schmerz, denn ich pulle die Beretta, rest in peace. Und Junkies in der Stadt suchen auf Ecstasy, das goldene Ticket in meine Meth-Fabrik, Crack und Speed. Für mich schuft ein Bitches sogar mit kurzem Mini-Rock im Dezember, mit einem aufgesetzten Lächeln wie Anonymous Member. Wannabe Gangster, zahle mir Schutzgeld per Western Union, denn sonst findet man sie als Leiche im Block wie Gletschermumien. Ich lasse Rapstars bluten, bleibe Boss hier an der Westside. Wer wieder mit weißen Brocken, die dem Red Light, baller wieder Bleigeschosse mit der Tech 9. Auf verdammte Streifenkopf, die wieder frech beim König an die Scheibe klopfen mit der Mac Light. Zerfetze die Körper, geht die Kugelhage, Donner übertönt und dann die Hi-Fi-Boxen in der S9. Also bitte, was willst du tun? Was da drin? Qualmende Reifen, der Asphalt brennt. Ich bin der Grund, dass du in etwa 100 verschiedene Pistolenläufe allein im Geschmack erkennst. Ich verpasse die paar Kugeln mit dem Colt, nur um dich dann dazu schreien, wenn der Pute mich nicht voll. Lass die Sache mit dem Rappen sein, du hast in deinem Leben maximal als größter Hurensohn Erfolg und du weißt. Ich laufe wieder Bitches am Block, wie der Boss mit seinen Pitbulls, ich bin der Boss, ein alles vernichtender Boss, du bist immer noch mitnichtender Boss. Pitbulls und AKs, straight black, Zuhälter, Blutgelder, Payback, Laidback, Halbgott-Aura, Empathieverlust, Rise to Power. Jetzt auf und wieder Bitches am Block, wie der Boss mit seinen Pitbulls, ich bin der Boss, ein alles vernichtender Boss, und du bist immer noch mitnichtender Boss. Pitbulls und AKs, straight black, Zuhälter, Blutgelder, Payback, Laidback, Halbgott-Aura, Empathieverlust, Rise to Power.